Finally, I get to teach a whole lesson all by myself. And I'm gonna teach something relevant, something modern. The internet. The internet is really, really great. For porn. I got a fast connection so I don't have to wait. For porn. What? There's always some new site. For porn. I browse all day and night. For porn. It's like I'm surfing at the speed of light. For porn. Trekkie. The internet is for porn. Trekkie. The internet is for porn. What are you doing? Why you think the net was born? Porn, porn, porn. Trekkie. Oh, hello, Kid Monster. You are ruining my song. Oh, me sorry. Me no mean to. Well, if you wouldn't mind, please, being quiet for a minute so I can finish. Okie dokie. Good. I'm glad we have this new technology. For porn. Which gives us untold opportunity. For porn. Oh, sorry. From your own desktop. For. You can research, browse, and shop. Until you've had enough and you're ready to stop. For porn. Trekkie. The internet is for porn. The internet is for porn. Trekkie. Me up all night hugging me horn to porn, porn, porn. That's gross. You're a pervert. Sticks and stones, Kate Monster. No, really. You're a pervert. Normal people don't sit at home and look at porn on the internet. Oh? What? You have no idea. Ready, normal people? Ready. Ready. Ready. Let me hear it. The internet is for porn. Sorry, Kate. The internet is for porn. I masturbate. All these guys unzip their flies for porn. Porn. The internet is not for porn. Porn. Hold on a second. Wow. Now, I happen to know for a fact that you, Rod, check your portfolio and trade stocks online. That's correct. And Brian, you buy things on Amazon.com. Sure. And Gary, you keep selling your possessions on eBay. Yes, I do. And Princeton, you sent me that sweet online birthday card. True. Oh, but Kate, what you think he do after? Yeah. Ew! The internet is for porn. Gross! The internet is for porn. I hate porn. Grab your dick and double click for porn. Porn, porn. I hate net. Porn. I'm leaving. Porn. I hate the internet. Porn. The internet is for internet is for internet is for porn. Yeah. Fünf Mark in die Wortspielkasse. Scheiße. Gut, dass es nur Mark sind. Ja. Ja, herzlich willkommen zum Podhorst. Sein Name ist nur so ein Mist, du Horst. Seit wann sind Leute willkommen bei uns? Ja, eben. Ach ja, raus mit euch. Macht wieder aus hier. Eindringlinge. Das hört auch keiner zu. Ja, nein, nein, doch, doch, doch. Hört einer, letztens wurde ich angeflammt, man kommt mit dem Podcast. Ja. Ja, der Tatort Internet. Ja, auch? Ja, das ist eine Spielwiese des gemeinen Verbrechens hier. Halt, ich muss noch wen grüßen. Oh je. Unseren einzigen Zuhörer, Horst? Wilfried. Wilfried sei an der Stelle gegrüßt. Wir lachen nicht. Wer bitte ist Wilfried? Und warum heißt der nicht Horst? Wilfried hat aber einen Bruder. Der heißt Horst, ja. Der heißt wirklich Horst. Ja, du nicht? Doch, klar. Ja, aber wie kann man Horst heißen, ne? Horst. Also ich heiße Horst. Ja, cool, Horst. Deswegen habe ich auch meine Eltern verklagt, aber ist irgendwie nichts rumgekommen. Völlige Horst und sie klingen. Ja, hast du gesehen? Tatort Internet. Tada. Ja, ich hab's gesehen. Und wie war's? Also es war mit Unterstützung von, wie hieß das hier, von der zu Gutenberg, der Sieglinde da. Ach, ich Sigrine dachte, zu Gutenberg, die hatte doch ihre Intelligence in Danger Kampagne vorgestellt. Ja. Weiter. Hieß doch in Intelligence in Danger. Ja, so ähnlich, ja, genau. Gemeinsam mit der zusammen wollte hier RTL 2 mal so richtig dicke rauskommen. So richtig ja, dicke. Aus ihrer Schmuddelecke. Ja, ich glaube, Horst hat das gar nicht gesehen. Vielleicht sollten wir ihm erklären, was da war. Horst, du hast das nicht gesehen, oder? Ich habe davon gehört, aber mir hat ja keiner was erzählt. Ich habe irgendwie was verpasst, weil die Klinde hat mich von abgehalten. Hast du, da hast du sowas verpasst. Das war so eine kulturell und psychisch ansprechende Sendung. Unglaublich. Ich kriege jetzt noch Hitzepickel, wenn ich dran denke. Also es sind ja unter anderem 19-jährige Leute, die sich mit 13-jährigen Mädels verabredet haben, so dermaßen rund gemacht worden. Nein, also fangen wir mal vorne an. Also es ging einfach darum, das wurde ja irgendwie angekündigt als groß die mega kompetente Sendung von RTL 2, die ein eigentlich... Ja, ein eigentlich qualitativ hochwertiges Team engagiert haben, nämlich, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, aber die machen immer so Reportagen und Sendungen für die öffentlich-rechtlichen Sender. Ja, ich möchte ganz kurz einen Pressetext dazu vorlesen. Mit der neuen Sendereihe Tatort Internet schützt endlich unsere Kinder, startet ab dem 7. Oktober ein investigatives und gesellschaftlich relevantes Format, das aufrüttelt, schockiert und alle betrifft. RTL 2 widmet 10 Folgen Primetime in einem noch nie dagewesenen Rahmen dem Schutz von Kindern und Jugendlichen. Ja. Fail! Innensenator und Polizeipräsident von Hamburg, Udo Nagel, ist ebenso dabei wie... ist er nicht ehemalig nur? Ja. Ja. Erklärt alles. Nein, echt? Ja. Also, das Schönste war, dass... er heißt ja Horst Nagel. Verdammte Scheiße. Julia... Sieglinde von Weiler und Sieglinde zu Gutenberg sind die Persönlichkeiten, die sich da ganz doll einsetzen. Sie erklären, wie man sicher surft und welche Zahlen und Fakten so im Sinne des sexuellen Missbrauchs aus dem Internet so die Gefahr verursachen. Schlimm. Also der erste Satz, den ich irgendwie so ganz prominent in Erinnerung hatte aus dieser Sendung war: und gewiefte Verbrecher können alle Webcams hacken. Wo ich da saß und, also das war so noch im Vorbeigehen, da kam ich gerade vom Klo und hatte diesen Satz auf einmal aufgeschnappt und dachte nur so, ah ja, so qualitativ hochwertigen Journalismus habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Ja gut. Aber dafür sind sie investigativ vorgegangen und haben sich mit Leuten verabredet. Also sie haben sich, sie haben jemanden dahingesetzt, der seit irgendwie 40 Jahren sowas im Internet macht. Diese Glinde Kraft Schöning heißt sie, glaube ich. Ja, ja. Die hat sich als Mädchen ausgegeben. Also die macht es ja schon wohl länger. Also das ist wohl so, dass die da auch so eine Koryphäe ist und da so irgendwie so ganz resolut geworden ist. Wer könnte es ihr verübeln? Diese Tatbestände sind widerwärtig, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und sie hat es sich halt so, ich sag mal, zur Lebensaufgabe gemacht, diese Leute zu finden und zu fangen. Darf ich dazu mal ganz kurz was fragen? Aber bitte. In Amerika geht man so vor, dass Polizisten getarnt Drogen verkaufen, um andere Drogenkäufer oder andere Drogendealer dingfest zu machen. Ja. Hier in Deutschland ist das nicht rechtmäßig. Richtig. Das wird so nicht gemacht. Richtig. Warum geht es aber im Internet, dass jemand dort sich als so und so vieljähriges Kind ausgibt in irgendwelchen Chatrooms? Telemediengesetze. und Leute anlockt. Telemediengesetz. Sie vermeintlich. Du darfst jedes Gespräch, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, man möge mich korrigieren, falls es falsch ist, darfst du jedes Telefongespräch oder jeden Chat oder was auch immer laut Telemediengesetz anonym oder pseudonym führen. Das heißt, du darfst sagen, ey, ich bin die Siglinde und bin 12. Ja, Moment, aber wenn die sich doch mit jemandem da unterhält und anlockt und die da nur schreiben, das ist ja keine Straftat. Das ist ja keine Straftat vor... Ja, ja, genau. Nee, also und auch wenn der sich jetzt mit der 13-Jährigen treffen würde, das ist ja das reine Treffen, ist ja eigentlich auch noch keine Straftat. Solange er keine sexuellen Handlungen vornimmt oder sonstige Dinge tut. Weil es ist ja nicht verboten, dass sich ein 40-Jähriger mit einer 13-Jährigen treffen würde. Das ist ja... Ich weiß noch nicht, wo jetzt da das also es geht darum, dass eben, wie gesagt, das ist insofern kein Problem oder würde rechtlich wahrscheinlich kein Problem sein, weil du das eben, du darfst dich als jemand anders ausgeben. So. Was aber jetzt rechtlich ein Problem ist, ist das Vortäuschen einer Straftat oder das Anstiften zu einer Straftat. Das heißt, sobald du ihm dann sagst, hey, ich bin 13 und möchtest du mich nicht pimpern, dann kann er oder ein gewiefter Verteidiger einfach sagen, tja, eigentlich hat das ja gar nicht vorgehabt, aber er wurde sozusagen dazu gedrungen, gedrängt. Ja? Also er saß selber einem Betrug auf. Was ja auch der Punkt ist und was ich so gemutmaßt habe, dass der Grund ist, dass eben während dieser Sendung keine Polizeistreife dabei war und die Typen gleich hops genommen hat, sondern lediglich so private Personenschützer mit darum gelaufen sind, um eben die Kamera zu schützen. Die Kamera und die, ja die Kamera. Ne? Also die Lockvögel, egal, aber die Kamera muss geschützt werden. Nee, also die halt eben das Ganze haben schützen sollen. Und das erklärt das eigentlich ganz gut. Was ich für ein bisschen bedenklich halte oder was ich hoffe, da war zum Beispiel einer dabei, wo ich es aktiv mitbekommen habe, dass der schon Polizei bekannt ist. Und dass der dann deswegen, dass diese Einmischung seitens RTL 2 und der Frau Kraft-Schöning da nicht dafür gesorgt hat, dass da irgendwas nicht verfolgt werden kann. Weil selbst, sie sagen dann immer so schön, ja, wir haben das der Polizei übergeben. Aber ich schätze einfach mal, dass weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft da irgendwie sogar sagt, hey, wir haben einen Anfangsverdacht. Nee, die werden einfach sagen, sehr toll, dass wir das haben, aber schreiben darfst du, was du willst. Auf der anderen Seite, es wurden in der ganzen Sendung immer nur die ungebührlichen negativen Aussagen von den Männern, die sich an vermeintlich kleine Kinder, Mädchen herangemacht haben, aufgeführt. Es wurde aber nie gezeigt, ob irgendwann mal dieses vermeintliche Mädchen gesagt hat, ich finde das bei Pfui, hör auf damit, oder ob es ermutigt hat. Also es ist überhaupt nicht klar, in welcher Form das überhaupt entstanden ist oder von wem diese Richtung überhaupt vorgegeben worden ist. Das allein finde ich schon ein bisschen schwierig. Also es gibt auch nicht die Möglichkeit, irgendwo die Chatprotokolle nachzulesen. Naja, die Polizei hat es ja dann schon. Ja, natürlich, aber... Und die Provider müssen ja auch die Protokolle speichern. Ich glaub, aber das wurde halt so dermaßen reißerisch rübergebracht und auch gänzlich die ganze Zeit so mit dramatischer Musik unterlegt und so. Das war überhaupt nicht distanziert und journalistisch dargestellt, das war einfach reißerisch dargestellt. Da ist Aktenzeichen XY wirklich gar nichts gegen. Das war hier wirklich thrillermäßig aufgezogen. Ja, was willst du von RTL 2 erwarten? Ja, eben, dass sie die Ansage, die sie machen... Vor allem, wenn es um so ein Thema geht. Nicht nur das und zweitens auch noch, wenn jemand wie Sieglinde zu Guttenberg als prominentes Gesicht und dieser Polizeipräsident sich da wirklich als Gesicht dafür stark machen, was ja nicht falsch ist. Um Gottes Willen, das ist nicht falsch. Die hat sich einen falschen Sender ausgesucht, das war ihr Problem. Ja, aber es gibt ja noch 9 Folgen, die noch kommen werden. Aber das alleine finde ich so dermaßen daneben. Also das ist nicht das Format, wo eine solche hochrangige Politikergattin, die ja ein Sprachrohr auch irgendwie sein will, nein, das ist nicht richtig. Und dann auch, es wurde da unter anderem ein Mädchen, ein betroffenes Mädchen interviewt. Ich glaube, Mandy, 12 Jahre alt oder so. Genau. Und die ist monatelang irgendwie von jemandem genötigt worden zu Handlungen und erpresst worden, durch Handlungen in so einen Teufelskreis gekommen. Und das ist eine Sache, wo wirklich normalerweise, keine Ahnung, bei einer Gerichtsverhandlung wäre die Öffentlichkeit ausgeschlossen worden. Und hier wird voll die Kamera draufgehalten, das Kind wird nicht mal irgendwie in einem abgedunkelten Raum oder sonst irgendwas, also dass man sie nicht direkt erkennt, dargestellt. Nein, sie wird völlig frei präsentiert und muss dann den Leuten erzählen, dass sie dem Mann ein Foto geschickt hat. Das ist schon wieder so dreist von RTL 2, dass es einfach wirklich wieder in eine falsche Richtung geht. Naja gut, du möchtest bei manchen Sachen, möchtest du den Missständen ja ein Gesicht geben. Also insofern, theoretisch ja, so wie es durchgeführt wurde, nein. Also diese ganze Sendung hat sich so unglaublich wichtig genommen und was hattest du gesagt bei der lieben Sieglinde zu Gutenberg, dass sie da nach außen kommen will, das wollten die alle. Das war so richtig, also so vom Eindruck her, dass so Rampensäue, so unglaubliche Rampensäue. Wenn du gesehen hast, wie die Kraft Schöning, wie die sich vor die Kamera gesetzt hat und diese Typen auseinandergenommen hat, bei denen, das waren mutmaßliche Täter, wichtig, mutmaßlich, nicht das waren Täter, nein, mutmaßliche Täter. Wir gehen davon aus, dass es sein könnte. Und die hat die da auseinandergenommen, verbal hingerichtet. Das war unglaublich, schon mal allein von den Formulierungen her und wie sie da so auf die zugegangen ist. Das war Aggression in höchster Güte. Und dann dieser Gesichtsausdruck von ihr dazu, der so süffisant und fast freudig erregt war, das fand ich ganz, ganz schlimm. Also Das war also wirklich ein bitterer Moment in der Fernsehwelt, ohne Frage. Ja. Also ich würde mir wünschen, dass irgendwelche Fernsehsender etwas derartiges machen, um aufzurütteln, um zu zeigen, um einen Schutz, eine Aufklärungsfunktion zu übernehmen. Auch für Eltern, dass sie darauf achten, ihre Kinder nicht uninformiert und blödsinnig und ungeschützt, also geistig ungeschützt, in die Welt hinaus zu plärren. Und ja, das hätte ich mir gewünscht von irgendeinem öffentlichen rechtlichen Sender, der vielleicht noch ein bisschen Anstand gehabt hätte. Das war völlig frei von jeglichem Anstand. Ja gut, aber das hat RRD mit den bösen Computerspielern, die Killerspiele spielen, auch gemacht. War genauso. Aber macht ihr da mal keine Hoffnung. Ich habe gesagt, ich habe die Sendung gesehen und habe gesagt, die Chance, die sie hatten, erstens aus dieser dummen Ecke rauszukommen, beziehungsweise zweitens wirklich was aktiv und sinnvoll für diese Sache zu tun, also dass man dagegen vorgehen kann, diese Chance haben sie einfach medienwirksam so gnadenlos verspielt, dass es nichts mehr drauf passt. Also das war wirklich scheiße. Ja, das ist kurz zusammengefasst. In einem Wort, scheiße. Ja, und das tut mir so leid. Auch für die Leute oder für die Betroffenen, ja. Also ich weiß nicht, Wenn Betroffene sich sowas anschauen, wenn sie es überhaupt anschauen, wie die sich dabei fühlen, das will ich eigentlich gar nicht wissen, ja. Und dann diese emotionslos schlechten Zwischenmoderationen zwischen Horst Nagel und Sieglinde zu Gutenberg. unglaublich, ja. Dieser Typ kann noch nicht mal geradeaus in eine Kamera gucken, ja. Kann keinen Satz geradeaus formulieren. Und sie, die mit einem überheblichen Pathos daherkommt, der auf irgendein Schlachtfeld von 600 vor Christus gehört. Ne, also unglaublich. Nee, ich fand ich will ein Zitat gerne loswerden vom Focus Online. Der Stand wurde über diese Sendung ein bisschen so berichtet und da gab es einen Satz drin: Eltern, die sich mit dem Internet nicht auskennen, blieben also so schlau wie zuvor. Das ist echt der Sinn so einer Sendung. Das würde ich so noch nicht mal formulieren. Eltern und Kinder, die vom Internet keine Ahnung haben, denen wirst du nicht mehr in diesem Leben erklären können, dass das Internet nicht der Ort der Verdammnis sein ist. Ja, wahrscheinlich nicht. Weil suggeriert wurde, und das wie die ganze Zeit ja schon, das Internet ist böse, überall generell. Hinter jeder Website sitzt irgendein Schwerstkrimineller, der es nur darauf abgesehen hat, eine Webcam zu hacken und davon Kinderpornografie zu machen. Oh mein Gott. Und da kriege ich die Krätze. Ja? Es ist unglaublich. Unglaublich. Was wollen sie jetzt gegen die Webcam-Hacker machen? Wollen sie das Klebeband verteilen oder was? Ja. Nein, du kriegst von RTL einen anderen geschenkt. Da ist die Webcam unhackbar. Weil sie nämlich von RTL 2 schon, die laufen alle ins RTL 2 Studio ein. Ne? Ja. Es ist wirklich grausam. Ich verstehe das alles gar nicht, warum man so ein Thema so inkompetent darstellen kann. Also, ja, so hohle Flitzpiepen. Ja? Ich meine, sie hätten auch keine Ahnung, geile Spanner aus dem Internet. Jetzt. Ja, die Sendung musste ja verschoben werden. Die geilsten Aufreißer Deutschlands oder so. Ja, ich meine, aber das ist ja genau das, was sie damit bedient haben. Und nicht, wir machen jetzt eine vernünftige Sendung. Also Aufklärung null, juristisch bedenklich sogar irgendwie, also. Mich regt das wirklich auf. Mich regt ja, aber das ist doch bei jedem Thema, was RTL 2 versucht ernsthaft anzufassen, das geht doch in die Hose, egal was sie jetzt für ein Thema nehmen. Also ob das jetzt dieses Thema war oder ein anderes. Ja, aber ich hatte so genügend Beispiele. Ich hatte so die Hoffnung, dass diese Produktionsfirma, die eben wie gesagt normalerweise Qualitätsformate für die Öffentlich-Rechtlichen macht, weißt du, dass die das so ein bisschen rausholen, dass dann nicht irgend so ein dummer Backen von was weiß ich da hockt und dann die Sendung so verhunzt und da wirklich so die letzte Horrormusik dahinter legt. Also es ist ganz, ganz, ganz schrecklich gewesen. Ja, da war der Stephen King Film von gestern, ja, der war harmlos dagegen, ja. Genau. Grausam, grausam, grausam, grausam. Ja, also grausam ist kein Ausdruck. Ja, ich glaube, ich habe was verpasst. Ich muss die nächste Folge doch mal angucken. Ja, wenn es noch eine gibt. Ja, angeblich kommt sie ja am Montag um 20.15 Uhr. Ja, wir haben also jetzt genug Werbung gemacht. Wir müssen jetzt sehen, dass der Podcast Podhorst vorher rauskommt. Ja, kriegen wir hin. Dass es viele Leute sehen, nicht? Dass es viele Leute sehen, damit sie auch ja nicht abgesetzt wird. Und dann alle eine E-Mail an RTL 2 schreiben. Ja, ist bei allen die Stimme verfremdet worden? Ich habe bei einem irgendwie das Gefühl gehabt, dass sie nicht verfremdet worden ist. Aber trotzdem kannst du halt Rückschlüsse ziehen. Was übrigens auch sehr seltsam war, sie haben ja die Leute dort zusammengebracht. Also ein Lockvogel, eine 18-jährige Schauspielerin, die 13- oder 14-jährige das 13- oder 14-jährige Opfer darstellen sollte, die sich dann mit den Tätern trifft erstmal, bevor dann irgendwer von diesem Team dazukommt mit den Bodyguards und so weiter. Und das Ding ist, der war nicht alleine in dem Restaurant, sondern es war noch ein Pärchen mit in dem gleichen Restaurant. Der Lehrer? Ja, der Lehrer, genau. Der Gymnasiallehrer. Aus Berlin. Aus Berlin, ja, genau. Aha. Tom, wie er genannt wurde. Also ich meine, das alleine ist ja schon merkwürdig, dass der Leute mitbringt. Also entweder sind das ja auch noch potenzielle Täter und ganz gefährlich, so wurde es zumindest mal dargestellt, oder der hat sich wirklich tatsächlich eigentlich absichern wollen, dass eben solche Sachen nicht dabei rumkommen, nur weil er mit jemandem gesprochen hat. Also wer weiß das schon. Das ist alles so... Nein, das hat der Psychologe ja erklärt. Dass das entweder gewerbsmäßiger Handel war, ja? Dass die nämlich dabei sind und Fotos machen, Videos machen, die dann für Milliarden von Euro verkauft werden. An RTL 2 wahrscheinlich. An RTL 2, damit sowas zu gucken. Sehr schön fand ich diesen verpixelten Masturbationsfilm, der dann gezeigt wurde, wo ich dachte so, ja gut. Kann man machen, muss man nicht, ja, aber egal. Und also entweder gewerbsmäßig, also dass die da mit drin stecken. So ein Porno Imperium. Kinderporno-Ring. Ja, genau. Da kann ich gleich nochmal erklären, warum die so. Egal. Oder dass der Täter Zuschauer, der mutmaßliche Täter, Entschuldigung, Zuschauer braucht, die ihn anfeuern. Oder dass das Pärchen, das dabei war, dass der Mann dieses Pärchens eine ähnliche Neigung hat und seine Erfüllung durch den anderen sozusagen erlebt. Ja. Mhm. Ja. Tja. Ja. Nochmal ganz kurz, Kinderpornografie ist der schlechteste Begriff dafür, weil Pornografie eigentlich, also von... ich sag mal, immer, ja, überspitzt, ob es immer ist, weiß ich nicht, aber bei Pornografie geht man eigentlich immer von einvernehmlichem Geschlechtsverkehr aus, vor Kamera. Ja, die Leute werden dafür bezahlt, aber das ist einvernehmlich. Bei Kindern ist das nicht einvernehmlich. Also ist das keine Kinderpornografie. Punkt. Ganz einfach. Ja. Ja. Tja. Deswegen dokumentiert der Kindesmissbrauch. Und wann das irgendwelche Leute, gut, ist nicht so griffig, Ist klar, aber wenn ich mich selber als Sendung so ernst nehme, dann möchte ich doch auch bitte nicht irgendwelche falschen Begrifflichkeiten nutzen. Theoretisch. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah, also während wir hier darüber reden, recherchiere ich... Wurdest du gerade von RTL 2 verklagt? Während wir hier darüber reden, habe ich noch so ein bisschen recherchiert und habe einen Kommentar, also ich habe mehrere Kommentare gesehen von Welt.de, Sat und Kabel, Stern, ach nicht Stern, ach alle möglichen Zeitschriften, ich habe ja auch eben schon irgendwelche genannt, so Focus Online und so. Hab so ein bisschen im Internet recherchiert und bin jetzt gerade auf stern.de. Entschuldigung. Und lese dort nur den Header, also diesen Teaser von dem Artikel, der ist der Hammer. Die Freifrau und die bösen Männer. Die erste Folge von Tatort Internet zeigte Kinderschänder auf der Teenie-Jagd. RTL 2 und Co-Moderatorin Stefanie Du Gutenberg wurden wegen der Reihe scharf kritisiert. Tatsächlich ging die Sendung erstaunlich sensibel mit dem Thema und den Opfern um. Nur die Täter wurden hart angefasst. Das ist ja lächerlich. Das ist Lächerlichste, was ich überhaupt jemals gehört habe. Und eigentlich Shame on you, stern.de. Genau, und eigentlich müsstest du jetzt zum Anwalt gehen und müsstest das Blatt verklagen für so eine Scheiße, ja? Oh Mann. Das ist also sowas fernab von, auch noch reinzuschreiben, ja, du wurde wegen der Reihe scharf kritisiert. Ja, zu Recht, Mensch, zu Recht. Und nicht genug. Und dann auch noch zu sagen, das ging, das ist erstaunlich sensibel. Ja, ja, deswegen hatten wir so super dramatische Horrormusik mit Sounds unterlegt, die vom Feinsten waren. Die Moderatoren gucken immer in die falsche Kamera, die gerade nicht läuft. Oh mein Gott, es war sowas von gar nicht sensibel. Aber stell dir doch jetzt mal vor, die hätten das jetzt ganz toll, seriös, sensibel, investigativ gemacht, so wie es auch, wie man es, sagen wir mal, AD zugetreut hat. Dann hätten die ja zu dem Moment gar keine Zuschauer mehr gehabt, wenn die das ausgestrahlt hätten. Weil die Klientel, die dementsprechend RTL 2 guckt, die hätte ja sich gewundert, was kommt denn da jetzt auf einmal? Das wären die ja gar nicht gewohnt gewesen, ein vernünftiges Format vorzufinden. Die liebe Frau zu Gutenberg hat so viel Aufmerksamkeit in der kompletten Internetgemeinde oder in der netzpolitisch aktiven Internetgemeinde gehabt, weil alle gesagt haben, was da rauskommt, kann nur Scheiße sein. Und wenn sie das richtig gemacht hätten, wenn da ein qualitativ hochwertiges Ding bei rumgekommen wäre, dann hätten alle die Fresse gehalten. Und dann hätten alle gesagt, okay, wir hatten Unrecht, shame on us. Aber geiler Beitrag, und dann wären die Senderzahlen von RTL 2 zu diesem Datum oder zu diesen Sendezeiten immer explodiert, weil sich das rumgesprochen hätte und jeder hätte nur Gutes über diese Sendung zu berichten gewusst. Also, dann hätte RTL 2, meinst du, auch Zuschauer gewonnen, die sie sonst nicht gab? Ja, also auf nicht jeden diese klassischen Fall. RTL 2-Zuschauer. Dann hätten die vielleicht noch die Nachrichten angeguckt. Ja, so nur so mal als dummes Beispiel. Und schon, und so generierst du halt Zahlen, so machst du die Leute bekannt und so weiter. So kriegst du Kohle rein. Das macht aber RTL 2 nicht. RTL 2 ist zu dumm und zu dreist, um irgendwas produktiv kompetent hinzubekommen. Das hat diese Sendung einfach nur ein weiteres Mal gezeigt. Und was Stern, und es ist tragisch, dass sich Stern.de jetzt anscheinend auf Bild-Zeitungsniveau herabbegibt. Also, ja, da, das ist. Ja. Ich meine, auch die Methode, diese investigative Methode, einfach mal irgendwie, keine Ahnung, irgendwie einen Köder auszulegen, irgendwann wird schon irgendein aasfressendes Tier sich darüber eher machen. Alleine, das ist ja an sich nicht investigativ. Weißt du, so die Leute zu fangen, in welchen Chatrooms waren die denn? Also es ist... Knuddels. Nee, das ist halt so Honeypot. Ja, ja. Ja, mei. Aber ich mein, wenn du ein Auto unverschlossen irgendwo hinstellst und einen Pfeil drauf machst, unverschlossen, dann wird irgendwann einer da reingehen in das Auto und das mitnehmen. Ja, aber vielleicht auch einer, der eben das erste Mal macht, weil ihm die Gelegenheit macht Diebe. Ja. Ja, und ich möchte das jetzt nicht ausschließen, ich möchte da nichts schönreden, ich möchte da nichts gutreden, ich möchte diese mutmaßlichen Täter nicht in Schutz nehmen. Aber, nee. Ich finde das alles äußerst bedenklich. Es ist echt schade, dass so eine Chance vertan wurde. Und zwar krass. Krass verkackt haben sie es. Übrigens verkackt. VTEP hat auch verkackt. Habt ihr denn eine Bewertung bei Amazon abgegeben? Ach nee, brauchen wir ja nicht mehr. Das haben sie ja von selbst gemacht. Das habe ich gar nicht mitgegeben. Erzähl mal. Weißt du, VTEP ist scheiße, aber okay. Ja, das hat der aber anders gesehen, komischerweise. Jedenfalls der Geschäftsführer von der Firma VTEP und seine Frau, die haben auf Amazon ihr eigenes Produkt in den Himmel gehoben und ganz toll bewertet und das ist dann irgendwie aufgeflogen und ja. Das Ding ist, es wurden andere Namen verwendet für die Bewertung, aber die Accounts führten auf einmal, also wenn man so ein bisschen sich das durchgeguckt hat, das hat, glaube ich, der, wie heißt denn der nochmal hier, dieser Horst? Nennen wir ihn Horst Neophonie. Nein, nicht der von, den, nicht der VTEP-Chef, sondern Gutjahr. Horst Gutjahr heißt der, glaube ich. Der hat das, glaube ich, irgendwie rausrecherchiert. Ah, ach so, okay. Dass man über diese Accounts die rausgekommen ist bei dem Horst von Ankershofen oder Ankershoffen, dass man darüber zurück auf den sein Account beziehungsweise auf seinen Wunschzettel kommt. Ja, aber das war auch nur so, weil er zu dämlich war, seine Privacy-Einstellungen in Amazon richtig vorzunehmen, weil man hätte es verhindern können, habe ich heute noch gelesen. Ja, also Verfasser waren eigentlich Peter Glaser und Claudia Kaden und aufgrund falscher Privacy-Einstellungen kam man zu den Amazon-Kunden von Herr und Frau, also Horst und Sieglinde von Ankershoffen zurück. Das ist halt das Problem dabei gewesen. Und irgendwie, ich glaube, das war der Horst Gutjahr, der das irgendwie rausgekriegt hat. Kann es jetzt nicht mehr beschwören, aber ich meine, ich hätte das gelesen. Und so ist es überhaupt erst aufgeflogen, dass er sein Amt jetzt niederlegen musste. Als Geschäftsführer. Ja, angeblich hat er das ja freiwillig gemacht, aber das hätte ich dann auch gesagt. Das ist immer, ein Rücktritt ist immer freiwillig. Ja, ja. Aber er bleibt ja noch in der Firma, der bleibt ja noch der Firma erhalten. Ob das jetzt so gut ist, das stelle ich jetzt mal in Frage. Finde ich schon, ja. Jemand, der jetzt Qualitätsprodukte wie das WeTap erfindet, selber Mundklöppelt. Ja, nee, ist klar. Ja, und Qualität. Die Internetgemeinde mit solch hochwertigen, intellektuell ansprechenden Produkten bereichert. Ja, der muss in so einer Firma bleiben. Ja, aber ich meine, es gibt jetzt schon 16 5-Sterne-Bewertungen, ein Durchschnitt von 3 Sternen auf Amazon. Also noch nicht perfekt, aber bald ist da eine sehr hilfreiche Rezension zum Beispiel. Als Kaffeeuntersetzer ist das wunderbar geeignet. So als Tablett und so. Vielleicht ist das eine Nische. So als Tablett mit eingebauten Bilderrahmen. Ja, aber ich verstehe nicht, wo dann 16 Leute mit 5 Sternen bewerten und 24 Leute mit 1 Stern und die Sachen dazwischen, die Rezensionen, die fühlen sich alle gleich an irgendwie. Also Rezensionen kann man sich doch auch kaufen. Da habe ich doch mal einen tollen Bericht auf RTL 2 gesehen. Womit wir wieder beim Thema wären. Nein, aber es gibt doch schon höchst recherchiert, die dann dementsprechend da ein paar tausend Chinesen sitzen haben und die da irgendwelche Bewertungen in irgendwelchen Online-Foren reinklöppeln und das Produkt da hochhypen. Die Sachen sind ja schon in Deutsch geschrieben hier. Also dann, so gut funktioniert Google Translate noch nicht. Nein, aber es gibt ja auch andere Agenturen, die dementsprechend gefakte Rezessionen abgeben. Das gibt es ja nun wirklich. Was glaubst du, was die ganzen 1-Euro-Jobber machen? Hä? Ja. Chinesischen Rezensionen übersetzen. Oh mein Gott. Dann machen sie Copy and Paste, dann können das auch die Chinesen. Ja, was sehr seltsam ist, so die letzten 3-4 Seiten sind alles 1-2 Sterne Rezensionen maximal. So, keine Ahnung, ich gehe jetzt mal auf Seite 4 der Rezension, fängt oben an, so ein Dreckstep vom 4. Oktober, also ein Stern, 2 Sterne, 2 Sterne, also das heißt, am Anfang muss es irgendwie besser angekommen sein, wo noch keine Updates da waren, um vielleicht irgendwas besser zu machen. Schlechter am schlechtesten. Das ist die 20. Rezension jetzt. Nee. Keine Ahnung. Auf jeden Fall 5. Seite. Wei, oh wei. Also irgendwie muss am Anfang. Ah, da ist sie. Vom 7. Oktober. Noch nicht perfekt, aber bald. 4 von 11 Kunden fanden die Rezension hilfreich. Ich verstehe die Leute nicht, die Bewertungen für ein Produkt schreiben, die sie gar nicht besitzen. Ich für meinen Teil finde das VTab einzigartig. Besonders die ausgefallene Daumennavigation ist sehr innovativ. Da regelmäßig Updates rauskommen und in diesem Monat noch eine DVB-T-App kostenlos im Market verfügbar sein soll, die alle relevanten DVB-T-Sticks unterstützen soll, ist die weitere Entwicklung dieses Tabs wohl sehr spannend. Richtig, Marco. Wir müssen noch laufend Updates rausbringen, weil das Ding nicht funktioniert. Mensch, jetzt ist. Das Ding mag ja hardware-technisch ganz okay sein. Aber Software-Tipp, nein. Was hat denn das alles für Anschlüsse? Es hat ein Kartenlesegerät. Das kam ja ganz toll bei den Leuten an. Endlich ein Kartenlesegerät. Das hat ja ein iPad nicht. Und zweimal USB-Anschluss. Genau. Und Bluetooth. Und WLAN. Mhm. Kann aber kein Multitouch. Also doch, doch, ist ein 11,6 Zoll Multitouch-Breitbildschirm. Ja, aber hier kriegt. Aber nicht softwaretechnisch derzeit noch nicht unterstützt. Aber es ist ein Multitouch-Breitbildschirm. Ja, aber geht nicht. Nix drauf rumfingern mit mehreren Händen, ist nicht in mehreren Fingern. Mensch. Ein iPad kann mit 11 Fingern arbeiten, übrigens. Oh mein Gott, ich hab Angst. Aber jetzt hier. MiTab, das ist ein Drecksprodukt. Ja, da kann ich noch nicht mal mein LAN-Kabel anschließen. Was soll denn das? Ja, kann ich noch nicht mal ins Internet gehen. So ein Drecksding da. Ja, kein LAN-Anschluss. Stimmt. Drecksgerät. Scheißdreckding. Aber es hat einen eingebauten Ständer. Den habe ich auch und trotzdem verkaufe ich mich nicht so gut. Und da sind wir schon wieder bei der Fleischpeitsche. Da muss ich jetzt gerade mal, hinzufügen, ich habe mir einen äußerst, äußerst leckeren Multivitaminsaft gekauft. Fruchtig mild von Dittmeiers Valensina. Der ist gegärt. Der hat jetzt Kohlensäure drin. Und schmeckt ein bisschen... Fleischpeitschig? Nein. Wie kommst du vom Fleischpeitsche Weil ich eben gerade, als ihr so schön euch unterhalten habt, habe ich gerade meinen Valensinasaft aufgemacht. Und das weicht ein Tss. Und ich dachte so, und habe probiert und habe gedacht, oh, schön, witzelt. Du hast ja quasi schon so den Sekt ohne den Sekt gemacht. Ja, genau. Also den Sekt mit Orangensaft brauchst du den Sekt jetzt nicht mehr. Alles in einem. Ja. All in one. Man muss das nur abwarten. Eben, brauchst nur Zeit. Ich will auch gar nicht wissen, wie lange das Zeug also schon hier steht. Alles pfannfrei. Das hilft dir jetzt auch nichts mehr. wie lange ist das jetzt bei dir, weißt du nicht? Wie lange das hier rumsteht? Ja. Ich glaube... Zu lange glaube, auf jeden Fall. Seit unserer letzten Aufnahme. Also Jahrzehnte her. Ja, genau. Mich wundert es, dass es noch kein Fell hat. Sprich da schon? Das hast du schon abgetrunken. Ah, das könnte sein. Ekelhaft. Ja, aber so liebt man mich. Ich habe Hunger. Oh. Jetzt schon wieder. Ich habe noch nicht gegessen. Ich auch noch nicht. Ich habe heute noch gar nichts gegessen. Noch überhaupt nichts? Nein, noch überhaupt nichts. Noch nicht mal Fleischpeitsch. Noch nicht mal Fleischpeitsch. Ich habe das Gefühl, irgendjemand will was sagen. Ich halte inne. Warum das denn? Weiß ich nicht. Manchmal ist das besser so. Nee, hau raus. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Ich habe eigentlich nur... Erklär mir mal kurz, was ist der Unterschied zwischen HSDPA und UMTS? Ich soll dir das erklären. Ja, sag mal kurz. Nur mal ganz kurz. Weiß ich nicht. Mal so ein markantes Schlagwort. Okay. HSDPA ist auf jeden Fall schneller. Ja, okay. Ja. Warum habe ich hier in diesem Scheißdorf... Ja, wo ich nur eine 2000er Internetleitung kriege, weil fucking Alice nicht mehr hinkriegt und die Drecks Telekom noch weniger. Ja, warum kriege ich da mit so einem beschissenen Alice USB UMTS-Stick eine 3,6 Megabit HSDPA-Verbindung hin? Weil das ist nun mal so in Horsthausen. Mann ey, das ist mir gerade vorhin aufgefallen. Ich mach hier nichts mehr WLAN, ich mach alles über den Stick. Sei froh. Ich habe ja nur Edge auf dem Dorf mit meinem UMTS-Dingenskirchens. Ja, das habe ich morgen. Wenn ich zu Siglindes Eltern fahre. Internetfreie Zone. Aber jetzt habe ich ja einen UMTS-Stick mit HSDPA. Auch dort? Ja. Nein. Ah, eben. Du also musst mich auch immer gleich runterziehen. Ich suche mir tatsächlich wirklich die Orte, wo ich hinziehe, nach der Internetleitung aus. Seit einiger Zeit. Also wenn es da nicht mindestens 16.000er Leitungen gibt, ziehe ich da nicht hin. Das sollten viele so machen. Ich kann hier bis zu 50.000 kriegen. Theoretisch. Richtig, weil nämlich mein Vermieter nicht das Kabel, das Fernsehkabel von der Straße zum Hinterhaus, wo ich wohne, gezogen hat. Tja. Warum zieht er denn das Kabel nicht? Weil er da den ganzen Hof aufbaggern müsste. Hätte ich gesagt, mach doch mal. Mach doch Überlandleitung. Luftleitung, das ist gleich eine Wäscheleitung. Überlandleitung, das sind ungefähr 70 Meter oder so. Geht das? Warum denn nicht? Reicht das? Also ich habe längere Kabel schon gesehen. Ethernet kannst du bis 100 Meter ohne Verstärker ziehen. Du nimmst ein Cut-Level 7 Kabel. Weg. Ich zieh gerade mal Kabel. Holy. 70 Meter, das ist doch alles kein Problem. könntest du nicht einfach bei deinem Vermieter eine AirPod hinstellen? So eine Extreme? Ja, und dann? Und bei dir auch eine und die funken sich dann gegenseitig an? Nee. Bei 70 Meter wird aber kritisch. Dann stellst du noch eine dazu. Also mein Vermieter wohnt ja weiter weg. Ach so. Der wohnt ja nicht im Vorderhaus. Das Vorderhaus ist leerstehend. Warum siehst du dann nicht das Vorderhaus? Ja, weil das... ne. Das ist Abriss. Abriss ist scheißegal, aber Internet, Mensch. Scheißegal, aber Internet. Doch. Ratten, Kakerlaken, scheißegal. Internet muss sein. Genau. Ich meine, wenn wenn die Ratten und Kakerlaken nur 70 Meter von dir weit weg wohnen, dauert es nicht lange, bis sie auch bei dir einkommen. Der Zerfall nimmt seinen Lauf. Ja, aber irgendwoher muss ich doch mein Mittagessen kriegen. Ich hatte eben noch Hunger. Ratten und... Dann kann es sein, dass irgendwo auch ein chinesisches Restaurant in deiner Nähe ist. Nein, das ist thailändisch. Das die Chinesen machen Hund. Oh mein Gott. Klischees. Ja, bitte? Gibt es noch ein Klischee eigentlich? Es gibt ein Klischee als Drucktechnik. Es gibt viele Klischees. Deine Mutter ist ein Klischee. Was denn? Nee, sag doch einmal was über meine Mutter. Ich mach's platt. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Ja, genau. Ich reiß dir den Kopf, scheiß dir in den Hals. Also, kennst du den Film, in dem das wunderbar programmiert wurde? Propagiert? Nicht programmiert, propagiert? Ich hab mal einen Film gesehen, wo sowas kam, ja. Mit Clint Eastwood. Heartbreak Ridge, sehr guter Film, übrigens. Gab es denn überhaupt mal einen Film mit Clint Eastwood, der schlecht war? Ja, Die Brücke am Fluss. Tut mir leid, schlecht. Hab ich nicht gesehen. Sei froh. Aber ich habe eigentlich nur gute Filme mit ihm in Erinnerung. Außer Brücken am Fluss. Den habe ich ja nicht gesehen, also kann ich noch nicht in Erinnerung haben. Sei froh. Jetzt hör auf, an deinem Dildo da rumzuschrauben, lieber Horst, und sag mal was. Fuck off! Oh mein Gott. Du hast ein neues Spielzeug gefunden, oder? Okay, Nächstes Thema, Porn. Was sind eure Lieblings-Porn-Seiten? Also seit YouPorn auch auf dem iPad geht. Brauchst du die 11 Finger? Da frage ich mich doch gleich, würde ein iPad auch als nicht-glossy-Display funktionieren? Warum? Ich meine, das. Naja, warum? Wenn die Glasscheibe oben nicht mehr drauf wäre? So abwaschbar? Das wird nach einer Zeit sehr milchig, meinst du? Ja, ich meine, das ist doch viel leichter zu reinigen, so mit so einer Glasplatte vorne drauf. Ich möchte immer noch gerne wissen, wer das rausgefunden hat mit den 11 Fingern. Und ob er alleine war. Das hat mal der Herr Kritloff in der Mobile Max-Sendung gesagt. Nein, es war der Max, der das gesagt hat. Also der Horst Max. Der hat das angeführt. Und echt? Da ging es dann auch um Mozart und einen, glaube ich, war es, mit dem Stück, der sagte, ich kann alles spielen, was du mir schreibst. Und er hat dann irgendwie so eine ganz komische, heißt das Partitur, ich habe keine Ahnung, geschrieben, wo du dann eine Hand ganz links, eine Hand ganz rechts und in der Mitte dann eine Taste drücken musstest. So, und die Lösung war dann, na, wer kommt drauf? 11 Finger. Die Nase. Die Nase. Die Nase. So. Und ja. Aber das war da so in dem Zusammenhang. Aber wer das jetzt genau rausgefunden hat, wollte nicht. Matt Legend Gemmel. Ja, gut. Kenn ich. Meine, ja. Nachbar. Cousin. Ja, auf jeden Fall hat der das rausgefunden. Was soll ich ja, super, sagen? Ja, super, super, super. Wenn du mal bei mir in der Nähe bist, ich gebe dir mal einen aus. Übrigens, einfacher wurde es, das herauszufinden mit dem Daumenballen. Und der hat dafür eine App geschrieben. Mhm. Um das herauszufinden. Das hat ihm nämlich keine Ruhe gelassen. Mhm. Gibt auch Videos dazu. Mhm. Auf YouTube. Mhm. Wir waren aber gerade bei Pornseiten. Stimmt. Und alle meine Porn-Videos wurden von YouTube gelöscht. Was? Ja. Alle Porn-Videos, die ich bei YouTube hochgeladen habe, wurden gelöscht. Ich weiß auch nicht warum. So eine Scheiße. Du drehst dich selber? Ja, klar. Gut. Deswegen habe ich mir eine HD-Kamera gekauft. Ja, gut. Auch nicht schlecht. Ja. Kann er nur schlecht bei werden, wahrscheinlich. Ach, weißt du, das sind geschmackvolle Filme mit Story. Oh mein Gott. Und viele heiraten alle. Nee, es gibt keine Pornos, wo die Leute heiraten. Weil wir wissen ja alle, ja, die Hochzeit ist das Ende des Geschlechtsverkehrs. Du musst das wissen, du bist derjenige, der verheiratet ist in dieser Runde. Eben. Tja, selbst schuld. Den Fehler, den kann man zwar mehrmals machen, aber man sollte ihn sich gut überlegen. Ach, wieso? Fehler sind da, um gemacht zu werden, ja. Hieße das dann, wenn du dich scheiden lassen würdest, würdest du Sex mit deiner Frau haben können? Ja, also ich müsste mich dann nicht mehr übergeben beim Gedanken daran. Ach, das ist die Voraussetzung dabei. Genau. Ah, okay. Ja. Ja, Sex mit der eigenen Frau ist ja widerwärtig. Ja gut, aber das schließt ja nicht Sex mit anderen Frauen aus. Ja, nee. Sonst also, kommt man ja zu nix, weißt du? Also kann man doch auch während des Verheiratetseins Sex haben. Ja, allerdings eben nicht mit der eigenen Frau. Aha, okay. Gut, dass wir das geklärt haben. Ja. Ich finde das so schön, dass wir von dem Beginn dieser Sendung, wo wir uns noch über journalistische Missleistungen aufgeregt haben, zu so einem Klischee-Erweiterungsfall kommen, wo wir wieder ganz, ganz doll dastehen. Finde ich geil. Was heißt ja, die Klischee? Wir haben schlecht angefangen und haben stark nachgelassen, ne? Ja, genau. I've got proof. Oh, was will man erwarten von drei Vollhorsten? Leroy Jenkins! Und der Bläserhorst ist auch wieder dabei. Der Bläserhorst. Habe ich hier irgendwas, was Töne machen? Diese Folge redet weiter. Pornhorst. Definitiv. Ich hätte ein Didgeridoo anzubieten, falls da irgendwie einer sich orgiastisch dran betätigen will. Ich mag Didgeridoos. Ja, ich auch, deswegen habe ich eins. Kannst du das spielen? Aktuell nicht, weil mein Lungenvolumen derzeit so minimal. Hast einen Mund voll, ist klar. Ich habe Hunger. Muss ich irgendwas haben, was Krach macht? Scheiße. Schlag mal deine flache Hand vor deine Stirn. Nee, das ist zu hohl. Wo hast du nur den Hall jetzt her? Der war mit eingebaut. Das hört sich an wie... Nee, das ist kein Plop, das ist... Michael Schanze? Genau, wenn ihr richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Das war immer noch, ob ihr wirklich richtig steht. Ja, oder so. Das war ja auch so, weiß ich nicht. Lang ist es her. War das schon Kinderpornografie im deutschen Fernsehen oder noch nicht? Wir hatten noch geklärt. Nur weil sie da mit Bällen gespielt haben. Genau. Also ich möchte mich hier dazu gerade geschmacklos distanzieren. Zu Bällen? Zu Horst. Welchem? Das waren alles Styroporbälle, die sie in so ein Rohr geschoben haben. Mein Gott! Oh mein bitte, Gott. Das stimmt. Ja, hol mich hier jemand raus, bitte. Nein, du bist hier bei uns gefangen. Da. Das stimmt doch aber. Wir sind auf drei so Lichter noch mehr gesprungen. Das sind die Lampenschlampen gewesen dann, ja? Duschlampen, ey. Duschlampen. Können wir nicht mal ernst werden? Mal einmal in irgendeiner Folge? Okay, herzlich willkommen zum Pott-Ernst. Hallo Ernst, wie geht es dir? Ernst Mosch und seine Bläserkomödianten. Ja, gut. Horst ist Ernst, ich bin Mosch und du bist die Bläserkomödianten. Gibt's eigentlich noch Kai Kovis Mattscheibe? Der war doch bei Fernsehkritik TV. Was ist das denn? Das ist ein Videopodcast über die. Über Fernsehkritiken. wäre bestimmt auch mal interessant zu hören, was Fernsehkritik TV sagt über das Tatort-Internet. Nee. Der Kalkofe war letztens dort und hat dort ausgesagt, dass er irgendwie bei den Öffentlich-Rechtlichen eher so eine Verschleppungstaktik ihm widerfährt. Und sie hatten auch schon Shows irgendwie aufgenommen, aber sie werden nicht zurückgerufen und ähnliches und pipapo. Muss man sich halt mal angucken, der war da im Interview. Jeder seriöse Fernsehkritiker, der da dort Internet gesehen hat, der wird keinen Bericht darüber schreiben, weil er wahrscheinlich einen Hirnschlag bekommt. Das ist Videopodcast. Ja, dann hat er halt live in der Sendung einen Hirnschlag gekriegt. Ich sitze auf meinem Kabel, aua. Es wird nicht besser, auch wenn wir jetzt ernst heißen. Vom Potthorst zum Potternst. Kann man das noch steigern? Pott hässlich. Potzblitz. Niveau ist im Eimer, komm, wir gehen. Tschüss. Böse Katze, böse Katze, böse Katze, böse Katze. Oh, da sitzt noch eine Katze auf der Fensterbank. Oh mein Gott, nicht schon wieder. Sind wir fertig? Sowas von. Okay, ich gehe nach rauchen. Ich auch. Und dann was essen. Ich falle danach um, weil meine Lunge dann wahrscheinlich kollabiert, ist mir aber jetzt egal. Ne? Nach so viel Schwachsinn. Lunge ist eh überbewertet. Wer hat das aufgenommen hier? Im Zweifelsfall immer du. Oh oh. Du hast es nicht aufgenommen?